Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 12 bis 13. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu: Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Gott segne dieses Wort. Berufen. In diesem Bibeltext hier aus dem Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, lernen wir mehr, was es bedeutet, gerufen zu sein. Und Jesus Christus ruft uns. Und was hier passiert ist, dass Jesus Christus die Pharisäer konfrontiert, die ihn nicht anerkennen als Messias und als Heiland und als Gott im Fleische. Und Jesus Christus ermahnt sie, doch nochmal nachzugucken im Alten Testament und zu verstehen, was es bedeutet, dass es um Barmherzigkeit geht. Jesus Christus geht es um Barmherzigkeit und nicht um Opfergaben. Also in anderen Worten, es geht Jesus Christus nicht um gute Taten alleine, außerhalb, ohne Gott. Ja, und darauf kommt es an. Und er versucht, die Pharisäer hier und die Schriftgelehrten zu erreichen, ihnen ins Herz zu sprechen und zu verstehen, dass er eben da ist, als Messias, ja, und sie aufruft, als reuige Sünder auch zu ihm zu kommen. Ja, also Jesus gibt nie auf. Und das ist auch für uns wichtig zu verstehen, was es denn bedeutet, gerufen zu sein, wir, die wir dann in Jesus Christus wachsen, in unserer persönlichen Beziehung, verstehen dann eben auch, dass wir selber nicht denken sollen, dass wir selber schon gut genug sind. Also dass wir durch Rituale oder irgendwelche Dienste, die wir denken, dass Gott uns dann, dass uns das dann näher bringt zu Gott, irgendwelche Rituale oder Mechanismen, außerhalb und ohne Jesus Christus, bewirkt das überhaupt nichts, gar nichts. Ganz im Gegenteil, das ist genau das, was Jesus Christus sagt. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Also das heißt eben, Leute, die wissen, dass sie wir wissen, dass wir Sünder sind, Jesus, die Barmherzigkeit von Jesus selber brauchen und dann auch anderen Menschen entgegenbringen können. Das geht nur in und durch eine persönliche Beziehung mit unserem Jesus Christus als reuige Sünder. Und das ist im Prinzip das, worum es hier geht, gerufen zu sein. Und interessant ist hier, geht mal selber rein ins Matthäus-Evangelium, ist hier, wie Matthäus selber im 9. Kapitel sich selber beschreibt, wie er gerufen wird von Jesus. Geht mal selber rein. Das ist schon erstaunlich. Also, das ist nicht gleich am Anfang, ja. Matthäus schreibt nicht, ja, ich bin der Matthäus und hier geht's los und Jesus Christus ist da. Nee, das ist, wir sind jetzt im Kapitel 9. Wir sind ja fast ein Drittel durch das Matthäus-Evangelium. Also, das ist wirklich ein bescheidenes Herz. Jemand, der versteht, wer Jesus Christus ist und sich ihm unterordnet. Also geht mal rein, das ist wirklich ein unglaubliches Ereignis hier, wie das Matthäus schreibt. Und ja, auch ein Beispiel, gerufen zu sein und wir uns auch abwenden vom Stolz, so wie es Matthäus hier auch tut, und Jesus Christus in und durch uns wirken zu lassen. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier, was es bedeutet, gerufen zu sein. Barmherzigkeit ist das, was du möchtest für uns. Und ich bete, dass wir alle barmherzig sind, nicht nur anderen gegenüber, aber auch uns selber gegenüber. Und nicht denken, dass wir in einer Kraft und in einer Stärke oder durch gute Taten ohne dich und außerhalb von dir irgendwas erreichen können, dass du uns irgendwie mehr liebst oder weniger. Nein, es geht um eine persönliche Beziehung mit dir, unser Jesus Christus, als reuige Sünder. Und dafür beten wir, dass für alle Menschen, dass wir verstehen, dass es dir darauf ankommt, barmherzig zu sein und Barmherzigkeit zu zeigen und keine Opfergaben zu bringen außerhalb von dir. Wir danken dir für dein Wort und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.